Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Futterstube im Podcast Kova. Mein Name ist Sven Percy und ich wollte heute mit euch ein Restaurant empfehlen, was man Preis-Leistungs-Verhältnis gut sagen kann. Zum einen aber auch nicht so günstig, aber es kommt immer darauf an, was man essen möchte. Es geht um den Laden Schweinske, eine Kette, die in Hamburg und Umgebung ist, in Dortmund, Düsseldorf, Köln. Und dieser Laden bezieht sich auf viele schweinische Produkte, also vom Schwein. Und allseits beliebt bei Schweinske ist das Schweinske Frühstück mit diversen tollen Angeboten. Kleines Frühstück, mittleres Frühstück, großes Frühstück. Kleinen Kaffee, großen Kaffee, Kakao und alles, was dazugehört. Dann gibt es ganz tolle Speisen, Vorspeisen, Salate und Baguette und Brot. Zu jedem Gericht gibt es immer ein Brötchen, die selbst gemacht werden aus der Küche. Die Brötchen stellen sie dort selber her. Und dann das Schnitzel, was ja das Wiener Art ist. Dann die leckere Currywurst, einmal in groß und einmal in normaler Größe. Zu dieser Currywurst gibt es auch mal eine pikante Soße, etwas schärfer, was ich sehr empfehlen kann, wer gerne scharf mag. Dann haben sie Burger, geschnitzeltes Gemüsepfanne und auch andere Sachen, Hähnchen, Putten, geschnitzeltes, leckere Desserts von Apfelstrudeln mit Vanille, Eis oder Vanillesoße, Milchreis mit Grütze und. Wie gesagt, der Laden ist sehr schön. In Hamburg habe ich jetzt mittlerweile schon 3 Schweinskes besucht. Ich kann nur den von Hamburg in Hauptbahnhof, ist der sehr zentral, an der Reeperbahn oder auf der Reeperbahn, also vorne an der Reeperbahn, an der U-Bahn-Station, ist ein Schweinske, der ist sehr schön. Und in Hamburg habe ich den Schweinske in der Lübecker Straße besucht und stelle gerade sogar fest, dass ich sogar mehrere besucht habe. Sogar den auch im Bild steht, am Bild steht Center. Da kann man auch sehr gut speisen. Die haben sogar auch extra ein Raucherzimmer, was nach draußen geht, so wo man die Tür aufmacht, eine Glastür, die nach draußen geht, um den Qualm abzuwälzen. Wie gesagt, sehr gute Produkte, sehr gutes Innenausstattung, tolle Getränkeauswahl. Wer die Fassbrause noch kennt, bei Schweinske kann man sie trinken. Ansonsten gibt es dort Cola von Sinalco, die auch immer sehr lecker schmeckt. Und ja, das war es dann auch erstmal zum Thema Schweinske. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne in unsere WhatsApp-Gruppe mal Fragen stellen. Oder wenn ihr auch mal gerne ein Restaurant vorstellen möchtet, wo ihr gerne essen tut, sei es eine Kette, sei es ein spezielles Restaurant, was man wirklich empfehlen kann, wo man gut essen kann, da seid ihr bei uns gut aufgehoben. Ihr könnt uns erreichen unter www.kuva-netzwerk.de.tl. Dort findet ihr die Futterstube in den Angeboten und der WhatsApp-Gruppen und könnt euch dann mit uns über das tolle Essen unterhalten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Nacht oder Morgen. Bedanke mich, dass ihr die Folge runtergeladen habt und wir hören uns in den nächsten Wochen nochmal wieder zu einer weiteren Futterstube. Kann man sagen, Vorstellung. Und wenn ihr Lust habt, an einer Talkrunde teilzunehmen, meldet euch auch an unter kuva@gmx.de, kuva@gmx.de, und meldet euch zu einer Skype-Runde an, zu Futteressen und so einem Kram, und dann machen wir auch einen Talk darüber. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Kuva-Netzwerk noch und bei den anderen Episoden des Podcasts.